Radio Kontrabande. Also, hola, hola, ich grüße herzlich alle Zuhörer von Radio Niemandsland, Radio Kontrabanda. Mein Name ist Juppi von der Uferfabrik und ich wünsche alles, alles Gute. Viel Spaß beim Hören. Einen wunderschönen, heißen, heißen guten Morgen aus dem Zentrum von Barcelona sende ich hinaus in die Welt. Es ist ein neuer Samstag, genauer gesagt der 18. Juli 2015. Niemandsland beginnt. Zwei Stunden kompakte Berichterstattung, Unterhaltung über Themen aus der deutschen Geschichte, Kultur, Politik und mit viel, viel Musik. Und natürlich auch mit Humor. Es geht los. Heute will ich die Sendung mal mit ein paar Merkel-Witzen beginnen. Hört also zu, Leute. Also, Merkel zu Obama. Die NSA-Überwachung finde ich nicht gut. Obama zu Merkel. Aber das weiß ich doch längst. Angel. Okay, also einen gibt's noch. Gestern war Stromausfall in Berlin. Schäuble steckte eine Stunde im Fahrstuhl fest. Merkel stand eine Stunde auf der Rolltreppe. Na gut, noch einen. Wenn man die Buchstaben von Bundeskanzlerin umstellt, dann kommt Bankzinsluder dabei heraus. Willkommen im Niemandsland. Okay, hier ist noch einer. Politiker. Politiker sind wie Tauben. Wenn sie unten sind, fressen sie einem aus der Hand. Wenn sie oben sind, bescheißen sie einen. Ja, weil es heute so lustig ist, kommt noch einer hinterher. Ah, ich kann es einfach nicht lassen. Kleiner Gipfel in Paris. Angela Merkel und Hollande haben ein feierliches Abendessen. Sagt Hollande, ah, Angie, kannst du schon mal den Wein aufmachen? Angela Merkel nimmt die Flasche mit Bordeaux und fängt an, auf dem Etikett mit dem Finger rumzubohren. Ruft Hollande, aber was machst du da? Sagt Angela, da steht doch drauf Bordeaux. Willkommen in Niemandsland, es ist Samstag. Hey, zwei Stunden Sendung. Yo. Willkommen, bienvenidas, bienvenidos, welcome, bienvenue. Der ganze Strand winkt dir zurück. Ey, das wird mir stinken. Ein Gammeln auf dem Strand, Puddel in der Hand, Sonne auf dem Bauch, so kann das bleiben. Gammeln auf dem Strand, Puddel in der Hand, Sonne auf dem Bauch, so kann das bleiben. Das alles lose, brauchst du trinken Lendenschutz, dann tu das auch in der Dose. Hast du Freiluftfimmel und liegst nackt unterm Himmel, kriegst du schnell einen Sonnenbrand auf dem Bein und auf dem Bauch. Yo, Gammeln auf dem Strand, Buddel in der Hand, Sonne auf dem Bauch, so kann das bleiben. Ja, das war ein bisschen Musik zum Wachwerden am heutigen abgrundheißen, superheißen Samstagvormittag hier im Zentrum von Barcelona. Es ist kurz nach 10. Ich heiße alle Hörerinnen und Hörer willkommen zu einer neuen Sendung. 2 Stunden bis 12 Uhr hier live aus dem Herzen von Barcelona, von der Plaza Real. Niemandsland Geschichte. Die Stunde Null in der Popmusik. Deutschland 1945. Brüche und Kontinuitäten in Jazz und Schlager der Nachkriegszeit. Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg für Deutschland mit der totalen Vernichtung des Hitlerfaschismus. Die bedingungslose Kapitulation markiere, so hieß es bald, die Stunde Null. Eine Tabula Rasa-Situation, in der alle Bereiche des politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Lebens sich hätten neu entwickeln können. Stunde Null. Schon lange ist der Begriff äußerst umstritten, denn er leugnet die Kontinuitäten der Vorgängersysteme, die die Bundesrepublik bis heute durchwirken. Wie stellen sich Bruch und Fortbestand auf der Ebene der populären Musik dar, des Schlagers und des Jazz? Mitte der 20er Jahre hatte Berlin sich zum Dreh- und Angelpunkt der europäischen Jazzszene entwickelt. Zwar galt der Jazz seinen Gegnern schon in der Weimarer Republik wegen der angeblichen Primitivheit der Afroamerikaner als Inbegriff der modernen Dekadenz, als Affengeheul oder Dschungelmusik. Seine Fans jedoch feierten ihn, nicht selten wegen seiner scheinbaren Wildheit, umso frenetischer als authentisch, befreiend und Optimist. Im Zuge der Weltwirtschaftskrise ab 1929 schlug die Stimmung um. SA-Banden verbreiteten rechten Terror. 1932 wurde von der Reichsregierung unter Franz von Papen ein Auftrittsverbot für Neger veranlasst. Da Schwarze die Urheber und Musiker des Jazz seien und dessen Förderer und Veranstalter Juden, wertete die auf die Chance zur Machtergreifung lauernde NS-Ideologie inoffiziell als Ausdruck biologischer Minderwertigkeit als entartete Kunst. Der Jazz galt als Antidot gegen Drill und Militarismus. Songs wie Duke Ellingtons I Don't Mean a Thing, If It Ain't Got That Swing von 1932 oder Benny Goodmans Sing Sing Sing von 1936 vermittelten ein freiheitliches, tolerant humorvolles Lebensgefühl, die Tanzmode sportlich lässige Eleganz. Viel zu gefährlich für die Nazis. 1935 verbannte die Reichsmusikkammer nicht nur die Juden aus dem öffentlichen Leben, sondern verbot auch den Nigger-Jazz für den deutschen Rundfunk. Zu Kriegsbeginn dann auch das Hören von Feindsendern wie Radio Luxemburg oder Lissabon. Da die Deutschen den Anschluss an die aktuellen Jazz-Stile und die Musiker seit 1943 jedes Jazz-Feeling verloren hatten, lebte nach dem Ende des Krieges erst einmal der alte Swing wieder auf. Glenn Miller's In the Mood von 1939 oder Count Basie's One O'Clock Jump von 1945 klangen vertrauter als Charlie Parker's Bebop Now's the Time, der im selben Jahr herauskam. Musiker wie Fans stürzten sich jetzt in ein ambitioniertes Engagement für den Jazz. Die Musik stand nun ja ganz im Zeichen des Antifaschismus. In der 10. Ausgabe des in Frankfurt am Main herausgegebenen Fachmagazins Jazz Club News, die 1946 erschien, formulierte es der Jazzaktivist Horst Lippmann so: Unsere Hauptaufgabe wird sein, den Bann in Deutschland zu brechen und die verbissenen Jazzgegner und Militaristen eines Besseren zu belehren. And now the groove from the all-German rhythm section. Das kam den Alliierten sehr entgegen. Anfänglich war es vor allem die Sowjetunion, die deutsche Jazzaktivitäten ganz offiziell förderte. Natürlich spielten die amerikanischen GIs vor Ort in gemeinsamen Jazz-Sessions und mit ihren aktuellen Jazz-Schallplatten auch ohne offiziellen Auftrag eine wichtige Rolle. Doch in der deutschen Bevölkerung hielt sich die Skepsis gegenüber dieser materialistischen Unkultur und der wenig anspruchsvollen Moderne, von denen man fürchtete, dass sie auch die traditionellen Rollen der Geschlechter aufbrechen würden, hartnäckig bis in die 1950er Jahre hinein. Die US-amerikanische Historikerin Uta Peuger bringt es in ihrer Studie Jazz, Rock and Rebels, Cold War Politics and American Culture in a Divided Germany von 2000 auf den Punkt, wenn sie schreibt, die Argumente, die US-amerikanischen Einflüssen im Nachkriegsdeutschland entgegengehalten wurden, hätten offenbart, wie unverändert die alten, negrophoben, antisemitischen und frauenfeindlichen Kategorien aus den 1920er, den 30er und den frühen 1940er Jahren wieder auf- bzw. vorerst weiterlebten. Den Jazzfans wurden weiterhin Scham und Disziplinlosigkeit vorgeworfen, aus ideologischen Gründen und wegen der unkonventionellen Tanzbewegungen. Von einer Stunde Null kann allein, was die Jazzrezeption angeht, also nicht die Rede sein. Angebracht war die Bezeichnung jedoch für die Entstehung der ersten deutschen Jugendbewegung, die sich über Jazz definierte und gegen Eltern und die Vergangenheit rebellierte. Allerdings schaffte sie es zahlenmäßig nie, mehr zu sein als ein Randphänomen. Erst Mitte der 1950er Jahre wurde Jazz vor dem Hintergrund des Kalten Krieges und neuer innermusikalischer Entwicklungen offiziell eingebunden in das liberalistische, demokratische Konzept des Westens und fand somit breite Anerkennung auch unter den Deutschen. Musik. Die Entwicklung der deutschen Populärmusik, des Schlagers, widerlegt den Begriff der Stunde Null dann aber gänzlich. Kommerziell die erfolgreichste Musikrichtung besaßen Schlager den größten Konsumentenkreis. Von der Jahrhundertwende an und verstärkt im Zuge der Demokratisierung der Weimarer Republik entdeckte eine sich herausbildende Musikindustrie den einfachen Bürger als potenziellen Kunden. Die eingängigen Gesangsstücke mit wenig anspruchsvollen, jedoch in den 1920er und noch 1930er Jahren sehr frechen und frivolen Texten begeisterten die Massen. Die Musik sorgte für Ablenkung, Belustigung und romantische Träume in einem anfänglich großzügig gesteckten, dann aber schnell enger werdenden Rahmen deutscher Moralvorstellungen. Eigentlich stand Schlager in Konkurrenz zu Jazz, doch wusste er, dessen Stärken zunächst in seinem Sinne bestens zu integrieren. Bis 1933 dominierten gut ausgebildete Musiker und Komponisten, unter ihnen viele Juden, und garantierten ein gewisses Niveau. Aus Fritz Löhner Beders Feder stammte der Dauerbrenner »Ausgerechnet Bananen« und Robert Gilberts »Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen« erklang an allen Ecken. Aber auch Couplets, wie die Berliner Lieder von Otto Reuter, machten Furore. 1933 übernahm der Faschismus die Kontrolle auf allen Ebenen und mit Leichtigkeit und Humor war es vorbei. Schlager, etwa die von Marika Röck, wurden sentimental. Lala Andersens Lili Marleen feierte internationale Erfolge, wurde aber in Deutschland bald wegen seines unheilvollen Charakters, so hieß es offiziell, wieder verboten. Hier waren ab 1941 nur noch ermunternde Durchhalteparolen gefragt, zum Beispiel Zara Leanders »Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen« oder Heinz Rühmanns »Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern«. Doch wenn der letzte Mast auch wind, wir fürchten uns nicht, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, Rosmarin, wir lassen uns das Leben nicht verwindern. Nach dem Verbot des Jazz und seiner Verdrängung in den Untergrund hatten die Nazis auch den Schlager 1945 qualitativ heruntergewirtschaftet. In der unmittelbaren Nachkriegszeit dudelten die Durchhaltelieder aus Mangel an Alternativen einfach weiter. Deutsche Industrie und Medien mussten erst wieder aufgebaut werden. Andererseits breiteten sie sich beruhigend wie eine warme Decke des Vergessens der Vergangenheit über den restaurativen Geist weiter Kreise der deutschen Bevölkerung aus. Dankbar stützten diese sich auf bunte Mischungen aus seichter Popmusik, immer gepaart mit einer Brise österreichischer Folklore. Ab 1948 übernahmen dann Margot Hilschers »Theodor im Fußballtor« oder »Wer soll das bezahlen« von Jupp Schmitz. Die Schlagerfans befanden sich absolut in der Mehrzahl und versprachen unbeirrt ein gutes Geschäft. Dieses Argument zog immer. Schließlich gingen auch die Besatzer, die Kultur, Politik und Industrie anfänglich völlig kontrollierten, konform mit dieser Restauration, um die deutsche Gesellschaft möglichst schnell wieder auf Vordermann zu bringen und effektiv in ihre jeweiligen Machtblöcke einzubinden. Denn 1947 begann bereits der Kalte Krieg, der nicht nur materiell, etwa durch ständiges Wettrüsten, ausgefochten wurde, sondern auch auf der ideologischen Ebene, nicht zuletzt in der Musik. Der Artikel Stunde Null der Popmusik, Brüche und Kontinuitäten in Jazz und Schlager der Nachkriegszeit, ist geschrieben von Frau Anja Gallenkamp und veröffentlicht in der Zeitschrift Melodie und Rhythmus in der Ausgabe Juli-August 2015. Ich sehe nicht nur Menschen, sondern auch die Tiere, wie sie kämpfen in den Wäldern, um etwas zu bekommen. Ich sehe nicht nur Menschen, sondern auch die Tiere, wie sie kämpfen in den Wäldern, um etwas zu bekommen. Sie reden nicht nur nein, sie wollen es auch machen. Sie laufen durch die Gegend und erfüllen diese Sachen. Es kommt ihnen so vor, als wäre es so lachen mit diesen Sachen. Zum Beispiel mit der Fahrschule Leistungskurs, Fußball und Make-up und Auto von Trinkern getrennt, ist man nicht versteht. Aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Es geht nicht um die Sachen, die wir ständig machen, sondern um die Sachen, die wir mitbekommen. Ja, ich hatte letzte Woche ein Festzelt aufgebaut, das Niemandsland-Festzelt, und hatte da die Fans von Niemandsland eingeladen. Es kamen ungefähr 1700 Leute und sie haben mich gebeten, einen Witz zu erzählen. Meine Damen und Herren, der Witz, beziehungsweise zwei Witze habe ich erzählt, aus dem Festzelt von Niemandsland. Was ist der Unterschied zwischen Angela Merkel und einem Opel Manta? Einen Opel Manta kann man frisieren. Dankeschön, danke, danke, danke, vielen Dank. Dankeschön, danke, vielen Dank. Schäuble, Tsipras, Merkel und Varoufakis fliegen über Griechenland. Sagt Schäuble, wenn ich einen 100-Euro-Schein runterwerfe, dann freut sich ein Grieche. Sagt Tsipras, wenn ich 10-Euro-Scheine runterwerfe, dann freuen sich 10 Griechen. Sagt Merkel, wenn ich 100 1-Euro-Stücke runterwerfe, dann freuen sich 100 Griechen. Daraufhin sagt Varoufakis, wenn ihr nicht sofort euer Maul haltet, dann werfe ich euch alle runter, dann freuen sich alle Griechen. Schön, danke, danke, danke, vielen Dank. Danke, schön, danke. Ja, auch im Studio mittlerweile eingetroffen. Werner, hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's? Gut, gut, es geht, obwohl heute Morgen habe ich auch schon wieder gedacht, ne, wir wissen ja, wenn wir normalerweise ins Fernsehen reingucken oder ins Radio reinhören, wenn da Nachrichten sind, die Politiker sagen was oder werden zitiert, da bist du ja immer gut beraten, wenn du genau das Gegenteil glaubst von dem, was du hörst. Ne? Dann bist du immer gut informiert. Und jetzt fängt es aber auch schon beim Wetterbericht an, du. Der ist ja für meine Begriffe in den letzten 10, 15 Jahren, 20 Jahren deutlich besser geworden, ne? Gegenüber früher. Aber jetzt wird es wieder schlimmer. Ne? Also dieses Wochenende haben sie uns versprochen, dass die Temperaturen leicht runtergehen, Samstag, Sonntag, damit es am Montag dann wieder noch brutaler weitergehen kann. Aber bis jetzt habe ich nichts gemerkt. Es ist heute gleich heiß wie gestern und vorgestern. Ja, das gibt sich nicht viel. Wir haben hier ungefähr schon 36 Grad im Zentrum von Barcelona und es verspricht sogar bis 12 Uhr noch heißer zu werden. Wir haben es ja angedeutet. Das Thema wird nach und nach ideologisch. Man kommt gar nicht drum rum, das Thema im globalen Gesamtrahmen zu diskutieren und zu untersuchen und zu analysieren. Das Thema nämlich Erderwärmung. Und was kann man noch tun, um diesen Prozess zu stoppen? Einen neuen Planeten suchen natürlich, der bewohnbar ist. Da könnte man dann so eine Art Terraforming unternehmen. kennen wir aus Science-Fiction-Filmen wie Alien 2, da ist leider ein bisschen schief gegangen. Aber das wäre natürlich eine Lösung, die Menschheit auszusiedeln von diesem Planeten, wenn der irgendwann mal nicht mehr funktioniert, die Ozeane haben die Kontinente überschwemmt, dann geht's ab auf einen neuen Planeten, hinaus ins All, Leute. Die andere Alternative wäre, nach dem heißen Sommer organisieren wir einen heißen Herbst mit allem drum und dran bis zum Generalstreik und so. Ich meine, oder dann kommen die Wahlen noch wahrscheinlich im November hier in Spanien. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen und einen Kurswechsel herbeizuführen. Ne? Ja. Was wir im Hintergrund hören, ist übrigens Count Basie. Nicht gespielt von ihm selbst, das Lied One O'Clock Jump, sondern das Stück ist von Count Basie gespielt von Ottos Big Band. Die machen das gut, die Jungs. Ja, Varoufakis-Witze gibt es genug im Internet, Merkel-Witze, ich hatte eingangs ein paar erzählt, der Varoufakis-Witz mit dem Flugzeug, der existiert in vielen, vielen Varianten. Ich habe die Griechenland-Variante erzählt, es gibt auch noch die Deutschland-Variante, da fliegen sie halt nicht über Griechenland, sondern über Deutschland und Joschka Fischer und Gerhard Schröder sind noch an Bord. Die werden dann auch wirklich rausgeschmissen aus dem Flugzeug nachher, damit alle Deutschen glücklich sind. Bei den beiden platscht es ja dann ganz schön, wenn die unten ankommen. Ja. Ja, ja. Ja, du wolltest auch noch einen erzählen. Ach so, ja, also ich weiß gar nicht, ob das ein Witz ist, weil ich habe mir den selber ausgedacht. Im Spanischen gibt es ja einen Ausdruck, wenn dann also jemand sehr beleidigen will oder ganz klar sagen will, Arschloch, ja, hijo de puta oder hija de puta, ne? Also Hurensohn wörtlich übersetzt. Und dann gibt es noch einen Ausdruck, der ist fast noch schlimmer. Hijo oder hija de perra, also der Sohn oder die Tochter einer Hündin. Und jetzt habe ich mir überlegt, weil jetzt haben wir ja hier in Spanien auch dieses Ley Mordaza, wo die freie Meinungsäußerung beschränkt wird oder so. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, die Angela Merkel ist die Tochter de un Pastor Alemán, dann habe ich ja nicht gelogen. Ja? Die ist ja tatsächlich die Tochter von einem evangelischen Pfarrer. Und wenn aber ein Spanier hört Pastor Alemán, dann denkt er nicht an evangelische Pfarrer, sondern an Schäferhund. Also wenn ich jetzt, wenn man mich missverstehen will, sage ich, es ist die Tochter von einem Schäferhund. Ne? Und jetzt kann man natürlich rückschließen, weiterschließen. Wenn der Vater ein Schäferhund ist, dann ist die Mutter vielleicht eine Perra, eine Hündin, und dann wäre also die Angela Merkel doch sowas, ne? Aber es war jetzt kein Witz im Grunde. Das waren nur so Sachen, die mir durch den Kopf gingen. Ein Album möchte ich vorstellen. Das Album der Gruppe K.I.Z. Kids. Das Album heißt Hurra, die Welt geht unter. Im Musikmagazin Melodie und Rhythmus immerhin 8 Sterne bekommen. Das ist nicht wenig, das ist gut. Dazu heißt es folgendermaßen: Als Trailer für ihr neues 15 Tracks zählendes Album haben Kids das Kannibalenlied veröffentlicht. Eine Mischung aus Einheitsfrontlied und KLF, der Schwarz-Weiß-Clip, kokettiert mit der Ästhetik sogenannter Mars Games. Mit Kids als Masterminds of the Revolution. Die Kritik sagt, es ist eine Menge Artillerie zu sehen. Gleichzeitig wird heftig synchron gestürmt. Sogar ein Knabenchor ist dabei. Der Berliner Knabenchor. Wer trinkt für uns den Champagner und kämpft gegen die Tyrannei? Wir hören ein Lied dieser Gruppe, die Gruppe Kids. Ich habe hier ein paar Lieder vorbereitet. Das Lied, das mir sehr gut gefällt, heißt Hurra, die Welt geht unter. Gleichnamiger Song von diesem Album Kids. Vom Häuserkampf, beim Barbecue in den Ruinen der Deutschen Bank. Vogelnester in einer löchrigen Leuchtreklame. Wir wärmen uns auf an einer brennenden Deutschlandfahne. Und wenn einer auf der Parkbank schläft, dann nur weil sich ein Mädchen an seinen Arm anlehnt. 3 Stunden Arbeit am Tag, weil es mehr nicht braucht. Heute Nacht denken wir uns Namen für Sterne aus. Danken dieser Bombe vor 10 Jahren und machen Liebe, bis die Sonne es sehen kann. Weißt du noch, als wir in die Tische ritzten in den Schuhen? Bitte Herr, vergib ihn nicht, denn sie wissen, was sie tun. Unter den Pflastersteinen wartet der Sandstrand. Wenn nicht mit Rap, dann mit der Pumpgun. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Und wir singen im Atomschutzbunker. Pfeil und Bogen, wir erlegen einen Leckerbissen. Es gibt kein Knast mehr, wir grillen auf den Gefängnisgittern. Verbrannte McDonalds zeugen von unseren Heldentaten. Seit wir Nestle von den Feldern jagten, schmecken Äpfel so wie Äpfel und Tomaten nach Tomaten. Und wir kochen unser Essen in den Helmen der Soldaten. Du willst einen rauchen, dann geh dir was pflücken im Garten. Doch unser heutiges Leben lässt sich auch nüchtern ertragen. Komm, wir fahren in den moosbedeckten Hallen im Reichstag, ein Bürostuhl-Wettrennen. Unsere Haustüren müssen keine Schlösser mehr haben. Geld wurde zu Konfetti und wir haben besser geschlafen. Ein Goldbarren ist für uns das gleiche wie ein Ziegelstein. Der Kamin geht aus, wirf mal noch ne Bibel rein. Die Kids gruseln sich, denn ich erzähle vom Papst. Dieses Leben ist so schön. Er braucht dein Leben danach. Er braucht dein Leben danach. Er braucht dein Leben danach. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Auf den Trümmern das Paradies. Hinter uns, wir rauchen Ott, spielen Tauler. Dort, wo früher der Potsdamer Platz war. Wenn ich aufwache, streiche ich dir noch einmal durchs Haar. Schatz, ich geh zur Arbeit, bin gleich wieder da. Wir stehen auf, wann wir wollen, fahren weg, wenn wir wollen. Sehen aus, wie wir wollen, haben Sex, wie wir wollen. Und nicht wie die Kirche oder Pornos es uns erzählen. Baby, die Zeit mit dir war so wunderschön. Ja, jetzt ist es wieder aus, aber unsere Kinder weinen nicht. Denn wir ziehen sie alle miteinander auf. Erinnerst du dich noch, als sie das große Feuer löschen wollten? Dieses Gefühl, als in den Flammen unsere Pässe schmolzen. Sie dachten echt, ihre Scheiße hält ewig. Ich zeig den kleinen Monopoly, doch sie verstehen's nicht. Ein 100-Euro-Schein? Was soll das sein? Wieso soll ich dir was wegnehmen, wenn wir alles teilen? Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Auf den Trümmern des Paradies. Es ist Sommer im Niemandsland. Ja, ganz schön makaber. Schwarzer Humor von der Gruppe K.I.Z. Kids. Die Lage ist ernst. In Zeiten der Krise vergeht auch den derbsten Satirikern im deutschen Hip-Hop, der Gruppe Kids, der schwarze Humor. Zumindest kündigen die vier Berliner Musiker so ihr fünftes Album Hurra, die Welt geht unter an. Das Titelstück haben wir gerade gespielt und gehört. Früher ließen Kids ein Kürzel, das mal als Kannibalen in Zivil und als Klosterschüler im Zölibat aufgeschlüsselt wird, den jüdischen Komiker Oliver Pollack als Adolf Hitler rappen. Schufen Hymnen aus Schimpfwörtern wie Hurensohn oder Spast. Stets auf der Suche nach der krassesten Provokation, die sich problemlos bei YouTube und auf den Schulhöfen verbreiten ließ. Mit Hurra, die Welt geht unter, üben sich die Krawallrapper auch in Sozialkritik. In den neuen 13 Songs, ich hatte 15 irrtümlich gesagt vorhin, geht es auch mal um Kindesmissbrauch, Flüchtlinge oder die Schatten des Kapitalismus. Soll man jetzt lachen oder weinen? Man weiß es nicht. Das Problem, Kids ernst zu nehmen, ist, wie über die Krise zu lachen. Eigentlich unmöglich, oder? Oder Witze machen, ne? Über Merkel und Varoufakis oder Schäuble. Ne? Ich meine, so was die gerade gesungen haben, Hurra, die Welt geht unter, ja, kann man das unterschreiben oder so? Das muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein, ne? Wenn die Welt untergeht, wenn es darum geht, dass diese Welt untergeht, ne? Die wir uns jeden Tag da vorgesetzt bekommen. Und dann, mein Bakunin hat ja schon gesagt, die Freude an der Zerstörung ist eine schöpferische Freude. Also wenn diese Welt erstmal untergeht, jetzt natürlich nicht durch einen Atomunfall, sondern weil die da oben das mit ihrer Politik einleiten, ne? Dann gibt's ja andere, die wollten auch schon mal die Welt ändern, so in 30er Jahren in Deutschland, ne? Deren Wahlspruch war dann, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, also wollten diese kranke Welt in eine gesunde verwandeln, indem sie das deutsche Wesen als leuchtendes Beispiel hingestellt haben. Und in dem Zusammenhang ist halt Merkel jetzt, die wird jetzt bekannt oder schon seit längerer Zeit durch ihre Politik in Europa und auf der ganzen Welt, sie ist die neue Margaret Thatcher. Nur hat die Thatcher eben nur die Leute in England und in Argentinien dran gekriegt und hier die Merkel, die geht gegen ganz Europa vor. Ne? Also deren permanentes Nein, Nein, Nein, nein, unter anderem auch zur schwulen Ehe oder so und jetzt mit Griechenland wieder neuerdings klarer denn je. Das erinnert mich sehr an das sowjetische Njet, Njet, Njet, mit dem sie uns in 50er und 60er Jahren immer in den Kopf geschissen haben, ins Gehirn, wollte ich sagen, mit ihrem Antikommunismus. Und Schäuble wird jetzt auch wieder mit Hitlerbärtchen gezeichnet. Ne? Und reden wir nachher nochmal über Griechenland oder lassen wir es jetzt gut sein? Also, später müssen wir natürlich die aktualisierten Informationen bringen über den Stand der Griechenland-Zertrümmerung, wenn man das so nennen darf. Also nur zu Schäuble noch, ne? Jetzt nachdem also die jetzt die Griechen da erpresst haben, wirklich Pistole auf die Brust, ne? Und denen dieses sogenannte dritte Rettungspaket aufgedrückt haben, da geht jetzt danach, nachdem das auch schon vom griechischen Parlament dann abgesegnet wurde und inzwischen auch sogar vom Deutschen, danach geht der Schäuble her und sagt, das nützt alles nichts. Ne? Griechenland muss raus aus der Eurozone. Also erst wird es als Drohung benutzt, ne? Wir schmeißen euch raus, damit sie sich drauf einlassen, auf die Erpressung und danach trotzdem raus. Ne? Ja, das sind unsere deutschen Politiker hier in Europa. Bleiben wir noch einen Moment bei der Gruppe Kids. Wir hatten gerade gehört, Hurra, die Welt geht unter. Dazu werden Sie in einem Interview direkt angesprochen. Ihr neues Album, Hurra, die Welt geht unter, steht uns wirklich der Untergang bevor? Dazu meint der Kids-Sprecher, nein, keine Sorge, wir denken nicht, dass die Welt untergeht und stehen auch nicht vor Supermärkten, um vor der Apokalypse zu warnen. Uns interessiert eine bestimmte Haltung, die Menschen einnehmen, wenn sie Endzeit-Szenarien anhängen. Das sind immer Dystopien, in denen immer auch auf eine gute alte Ordnung, einen Anführer, eine Heimat oder Ähnliches verwiesen wird, die die heile Welt verkörpern. Die Drohkulisse sorgt also dafür, dass die Leute die bestehende Ordnung akzeptieren. So nach dem Motto, zum Glück haben wir den Staat, Militär und eine Herrschaftsordnung, an die wir uns halten können und die uns vor dem Untergang bewahren. Über diese Einstellung machen wir uns lustig. Also mittlerweile sind 4 Jahre vergangen, seit Urlaub fürs Gehirn, so hieß die letzte Scheibe von Kids. Nun haben sie sich also zurückgemeldet und jetzt ihr 5. Album veröffentlicht. Nach ihrer letzten Veröffentlichung, dem Mixtape Ganz Oben vor 2 Jahren und dem letzten Album Urlaub fürs Gehirn, was war Ihnen für das neue Projekt besonders wichtig? Kids. Musikalisch hatte sich bei uns eine bestimmte Schiene eingeschliffen. Wir haben quasi immer wieder dasselbe Album gemacht und das jedes Mal besser. Urlaub fürs Gehirn war bisher unser bestes Album. Auf Ganz Oben haben wir uns schön stumpf ausgetobt. Und wir hatten einfach eine bestimmte Grenze erreicht. Darum stand am Anfang der neuen Platte das Gefühl, okay, jetzt machen wir was anderes. Es ist natürlich noch ein Kids-Album, aber so direkt und unmissverständlich wie jetzt haben wir uns noch nie geäußert. Kann übrigens sein, dass das nicht bei allen gut ankommt, aber wir wollen uns einfach erneuern und auch mal wieder was trauen. Ich möchte noch ein Lied dieser Gruppe spielen. Das Lied heißt, Moment, Boom Boom, Kids. Tut mir leid, wenn ich den Untertanenstolz jetzt verletze. Doch was quatscht ihr da? Es gibt nicht genug Ausbeutungsplätze. Ihr wollt Kapitalismus mit Herz, fick mich, aber nicht im Etap-Hotel, sondern richtig schön mit Essen gehen und am nächsten Morgen noch Taxigeld. Vor der Glotze, sauer auf die scheiß Sozialschmarotzer, anstatt auf den Chef, der mit dem Geld aus eurer Arbeit seiner Tochter noch nen Lamborghini kauft. Alter, dann verdient ihr's auch, doch ich verstehe, ihr regt euch lieber über Brangelina auf. Fürs Gewissen 10 Euro spenden, dann kommen die hoffentlich nicht über die Grenzen und holen sich alles zurück. Vielleicht lieber doch die Waffenlieferung canceln. Fleißig wie ihr seid, habt ihr doch die Sterbeurkunde schon vom Amt geholt. Der Knopf leuchtet im Ampelrot. Tarek, sag ihm, was haben wir im Angebot? Soll ich dich? Willst du das? Wie wär's mit? Oder lieber? Ich hab einen roten Knopf mit einem toten Kopf. Wenn ich ihn drücke, dann geht alles hoch am Block. Boom, boom, boom, boom. Ich bring euch alle um. Bring euch alle um, bring euch alle um, boom, boom, boom, boom. Ich bring euch alle um, bring euch alle um, bring euch alle um, boom, boom, boom, boom. Meine Vorfahren haben Wildschweine gejagt, jetzt leb ich mit Barbaren, die tun, was die Bildzeitung ihnen sagt. Ihr Party-Patrioten seid nur weniger konsequent als diese Hakenkreuz-Idioten. Die gehen halt noch selber ein paar Ausländer töten, anstatt jemand zu bezahlen und sie vom Schlauchboot zu treten. Die Welt zu Gast bei Freunden und so. Du und dein Boss haben nichts gemeinsam bis auf das Deutschland-Trikot. Ich hab noch nie so treue Sklaven gesehen, die bereit sind für mehr Arbeit auf die Straße zu gehen. Und Promis treten für die Truppen in Afghanistan auf. Wo sind bloß die Terroristen, wenn man sie gerade mal braucht? Soll ich dich? Willst du das? Wie wär's mit? Oder lieber? Ich hab einen roten Knopf mit einem toten Kopf. Wenn ich ihn drücke, dann geht alles hoch am Block. Boom, boom, boom, boom. Ich bring euch alle um. Bring euch alle um. Bring euch alle um. Boom, boom, boom, boom. Ich bring euch alle um. Bring euch alle um. Bring euch alle um. Boom, boom, boom, boom. Der Lynchmob ist krank vor Neid. auf das 5-Sterne-Hotel im Asylantenheim. Der Lynchmob hat keinen Cent im Portemonnaie. Egal ob Merkel nun ein Minirock oder Kopftuch trägt. Ihr könnt im Barlokal ankreuzen, wer den Puff besitzt. Es bleiben immer die gleichen Freier, den ihr einlutschen müsst. Denkt ihr, die Flüchtlinge sind in Partyboote gestiegen? Mit dem großen Traum im Park mit Drogen zu dienen? Keine Nazis, ihr seid brave Deutsche, die sich nicht infizieren lassen mit der Affenseuche. KIZ, Selbstmord, Attentäter, ich sprenge eure Demo und es regnet Hacke Peter. Boom, boom, boom, boom, ich bring euch alle um, bring euch alle um, bring euch alle um. Boom, boom, boom, boom, ich bring euch alle um, bring euch alle um. Alle um, um, um, um, um. Ich bring euch alle um, bring euch alle um, bring euch alle um, um, um, um, um. Ich bring euch alle um, bring euch alle um, bring euch alle um, um, um, um, um. Esteu escoltant... You are listening to Niemensland. Un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Ihr hört Niemandsland, eine Radiosendung in deutscher Sprache bei Contrabanda FM 91,4 in Barcelona. Ja, die sind drastisch, die Kiez-Jungs mit ihrem Weltuntergangs-Sound. Noch eine Frage, die das Musikmagazin ihnen gestellt hat, war: Seit Urlaub fürs Hirn, fürs Gehirn ist einiges passiert. Die NSU-Morde wurden publik, die AfD wurde gegründet, Tausende waren bei Pegida gegen Muslime und Flüchtlinge auf der Straße. In Kurdistan und der Ukraine toben heftige Kriege. Ist die Zeit für Urlaub im Gehirn vorbei? Naja, es ist nicht so, dass wir meinen, eine dringende Pflicht gegenüber der Zeit oder der Gesellschaft erfüllen zu müssen. Politische Themen haben wir vorher schon immer behandelt, auch in vermeintlich albernen Songs. Und wir haben uns beispielsweise mit Asylfragen und Faschismus beschäftigt. Die Single Boom Boom Boom, gerade gehört, ist größtenteils entstanden, bevor es Pegida gab. Wir haben uns also nicht hingesetzt und gesagt, jetzt reicht's, wir müssen jetzt reagieren. Wir hätten auch noch einmal Urlaub fürs Gehirn machen können und wären damit sicher auch erfolgreich gewesen. Aber sie äußern sich in Boom Boom Boom ja so unmittelbar politisch wie noch nie. Reichen Ironie und Satire angesichts der derzeitigen Zustände nicht mehr aus? Antwort Kiez: Das klingt, als würden wir uns mehr in einer politischen als in einer künstlerischen Pflicht sehen. Das ist nicht unser Antrieb. Es ist aber auch schon so, dass ich bei manchen Themen nicht mehr ganz wusste, wie ich sie ironisch behandeln kann. Unseren Song Biergarten Eden etwa, der WM-Begeisterung mit plumpen Nazisprüchen mischt, fanden viele witzig, aber eben auch nur witzig. Das eigentliche Anliegen ging unter. Das hat mich gestört, weil man den Leuten ja an den Karren pissen will. Da schwingt wohl auch etwas Lust an der Abgrenzung mit. Wir wollen den Leuten noch einmal ganz genau erklären, warum wir nicht mit ihnen gemeinsam etwas machen können. Gut, die Gruppe Kiez, das neue Album, Hurra, die Welt geht unter. Interessante Scheibe mit wirklich abgründigen, sehr, sehr, sehr bösen, humorvollen Songs. Gut, Werner, du wolltest jetzt etwas zu Griechenland erzählen. Wie ist die Lage? Wie sieht's aus? Was gibt's? Wir ja so ungefähr wissen wir es ja. Ne? Die Erpressung hat funktioniert. Das Rettungspaket wurde den Griechen aufgedrückt. Und was übrigens interessant ist, vor ein paar Monaten hat man noch von einem Rettungspaket in Höhe von nur 10, 15, vielleicht 20 Milliarden geredet, aber überraschenderweise ging es schon in den letzten zwei, drei Wochen nach oben, dann hieß es plötzlich, wir brauchen 50 Milliarden, um Griechenland flott zu halten. Und jetzt nach dem faulen Kompromiss, es ist ja noch nicht mal ein fauler Kompromiss, es ist ein faules Diktat. Nach dem faulen Diktat hat dann Schäuble nochmal kalkuliert und entspricht inzwischen von 80 Milliarden, was die Griechen brauchen. Ja. Aber jedenfalls, niemand ist mit diesem neuen Rettungspaket jetzt zufrieden. Ne? Also natürlich weder Tsipras selber und Varoufakis noch weniger, der ist ja schon, war ja vorher schon zurückgetreten als Wirtschaftsminister und hat das jetzt bezeichnet, das ist wie ein neuer Vertrag von Versailles. Ne? Und Tsipras selber sagt, ja, mir ist klar, ich habe die Verantwortung dafür. Mir ist klar, dass das keine Lösung ist, aber ich habe keine andere Wahl. Und jetzt überraschenderweise gibt es auch andere Leute, die erstmal unverdächtig sind, links zu sein. Zum Beispiel die Frau Lagarde vom Internationalen Währungsfonds, die geht jetzt her und sagt, sie glaubt auch nicht, dass dieses dritte Rettungspaket was nützt. Ne? Die haben einfach unbezahlbare Schulden und da muss ein Schuldenschnitt her oder eben 30 Jahre das aufschieben. Wenn die 30 Jahre lang nicht einen Euro zurückzahlen, dann geht's vielleicht auch. Ne? Und wie gesagt, also Schäuble selber gibt auch zu, dass er nicht dran glaubt. Ne? Und im Grunde ist es das. Also diese Typen, diese Hardliner, die im Grunde ist klar, es geht gar nicht drum, ist das was Finanzielles, hat es was mit der Ökonomie zu tun. Das ist einfach eine ganz politische Entscheidung, eine ideologische. Die Leute, die von unten oder von links protestieren, die müssen wir im Zaum halten unter all den Umständen. Ne? Und es ist also rational gar nicht mehr zu erklären, nur noch so eigentlich. Ne? Da geht also ein CDU-Politiker her und spricht von linken Erpressern und Volksbetrügern. Ja? Und auch bei der SPD solche Typen wie Sigmar Gabriel oder Martin Schulz, ja, die lassen genau die gleiche Hetze los wie die CDU, vielleicht ein bisschen weniger plump, ne? Aber bei denen ist auch klar, die haben eben seit 1914, wo die SPD den Kriegskrediten zu gestimmt haben, die haben irgendwas so in den Genen. Ne? Wenn was Nationales ins Spiel kommt, dann fällt es ihnen wieder ein. Wir sind ja auch Deutsche. Ne? Und da müssen wir natürlich gegen die Griechen jetzt hart bleiben. Ne? Also es kommt mir so vor, wie das ist wirklich wie die Situation 1914, da am Anfang bei Kriegsausbruch, da haben sich ja auch viele gefreut auf einen kurzen Krieg, Weihnachten sind wir wieder zu Hause und so ähnlich ist das jetzt auch bei denen. Ja, die sagen ja, da schmeißen wir eben die Griechen raus und da müssen wir jetzt eben halt durch, aber wenn das erstmal geschafft ist, dann geht's uns wieder ganz gold. Sie wollen einfach nicht zugeben, dass der Fehler im System liegt. Stieglitz hat es ja angeprangert diese Woche in der Presse. Er hat in der New York Times, glaube ich, einen Artikel geschrieben, der wurde dann in El País veröffentlicht und in verschiedenen anderen Blättern. Das System an sich ist krank und produziert die Griechenland-Situation und wird sie in den nächsten Jahren in anderen Ländern genauso produzieren. Wir senden trotzdem eine gute Launebotschaft hinaus in die Welt. Wir sagen, die Sachen werden sich ganz bestimmt einrenken. Es wird eine Lösung geben, die gut sein wird. Hören wir einmal ein Lied. Da geht es um das Thema Freiheit. Bis zu den Nachrichten. Freiheit. Wir müssen nur so tun, als wären wir frei. Nur so tun. Dann fühlen wir uns vielleicht auch frei, dann sind wir es vielleicht auch. Schon zu besorgt, wir werden ewig leben. Ich habe einen geheimen Plan, wir brauchen auch kein Geld. Ich werfe alles an die Wand und irgendwas bleibt kleben. Und dazu läuft nur die Musik. Dir gefällt. Oh, ich kenne jemand, der kennt einen Anwalt. Und ich kenne 1000 Leute aus dem Passfälschergeschäft. Ich schenke dir ein Haus an einem Ort, ganz ohne Häuser. Und dazu läuft nur die Musik, die dir gefällt. Wir müssen nur so tun, als wären wir frei. Wir müssen nur so tun, als wären wir frei. Wir müssen nur so tun, als wären wir frei. Wir müssen nur. Oh, komm, wir machen heute einen riesengroßen Fehler. Ich weiß noch gar nicht welchen, doch da finden wir schon was. Wie wär's mit der Wahrheit? Wie wär's mit einer Lüge? Mit ein bisschen Pech wird das sein. Spaß. Schau mal rechts und links von uns, da sterben schon die Leute. Und die, die noch leben, sehen angeschlagen aus. Wir beide sahen auch schon besser aus als heute. Aber die Musik reißt das schon raus. Wir müssen nur so tun, als wären wir frei. Wir müssen nur so tun, als wären wir frei. Wir müssen nur so tun, als wären wir frei. Wir müssen nur so tun, als wären wir frei. Wir müssen nur so tun, als wären wir frei. Wir müssen nur so tun, als wären wir frei. Wir müssen nur so tun, als wären wir frei. Wir müssen nur. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Es ist Samstag. Der 18. Juli 2015, die Katastrophen und kommentierten Nachrichten im heutigen Niemandsland. D. Thema Rüstung, Thema Diplomatie, Berlin, Washington, Nein zu US-Atomraketen. Die Bundesregierung hat nach Angaben des Auswärtigen Amtes sowohl die US- wie die russische Regierung wiederholt aufgefordert, Gespräche über die Einhaltung des INF-Vertrages von 1987 fortzusetzen. Damit erteilt die Große Koalition amerikanischen Erwägungen, atomare Mittelstreckenraketen INF in Europa zu stationieren, indirekt eine Absage. Wir wissen ja, die USA will eine Neuauflage des Kalten Krieges und die Krise der 80er Jahre noch einmal nachleben. Mit dem Vertrag verpflichten sich beide Supermächte, alle landgestützten atomaren Mittelstreckenraketen zu verschrotten und künftig auf diese zu verzichten. Das Abkommen hatte einst das Ende des Kalten Krieges eingeläutet. Die Regierung der USA wirft Moskau vor, mit Waffentests die Vereinbarungen zu verletzen. Der Kreml bestreitet das. Washington drohte gleichwohl im Gegenzug mit der Stationierung atomarer Marschflugkörper in Europa und natürlich auch auf deutschem Boden. Inzwischen versuchen die USA allerdings, die deutschen Verbündeten zu beruhigen. Verbündeten heißt hier natürlich die Vasallen. Schon aus Kostengründen werde man eher auf andere Sanktionsmaßnahmen zurückgreifen als auf eine Stationierung von Marschflugkörpern. In der alten Bundesrepublik, das dürfen wir nie vergessen, hatten Anfang der 80er Jahre Hunderttausende gegen das Aufstellen von US-Atomwaffen protestiert. Thema Renten in Deutschland. Rente mit 63 benachteiligt Frauen, heißt es. Die Rente mit 63 wird vor allem von gut situierten männlichen Arbeitnehmern genutzt. Mit durchschnittlich 1.147 Euro pro Monat erhielten die neuen Frührentner im vergangenen Jahr eine vergleichsweise üppige gesetzliche Versorgung. Normalen Altersrentnern, die 2014 in den Ruhestand gingen, standen durchschnittlich nur 752 Euro zu. Allerdings gibt es zwischen den Geschlechtern ein erhebliches Gefälle. Männer, die die abschlagfreie Rente mit 63 nutzen, erhielten eine Zahlung von durchschnittlich 1.239 Euro, Frauen nur von 947 Euro, wie aus einer Antwort des Bundessozialministeriums auf eine kleine Anfrage der Grünen Bundestagsfraktion hervorgeht. Als einer der Gründe gilt, dass Frauen oft in weniger gut dotierten Berufen und Branchen arbeiten. Von Juli bis Ende Dezember 2014 nutzten 136.000 Senioren die neue Regelung. Knapp ein Drittel davon war weiblich. Die Rente ab 63 ist eine Männerrente. Sie vergrößert die Rentenlücke zwischen Männern und Frauen. Das sagt Markus Kurt, rentenpolitischer Sprecher der Grünen. Werfen wir einen Blick auf die Presse. Erstmal natürlich, wie immer, wie jede Woche, auf das Titelbild des Spiegels. Unsere Griechen. Da sieht man einen Griechen und einen deutschen Touristen. So ein Folklore-Grieche mit Riesenschnäuzer und so einer folkloristischen Weste. Dann ein deutscher Tourist mit Hütchen und Deutschland-Trikot. Die tanzen da Sotaki auf einem Felsen über dem Meer, über der Ägäis. Unsere Griechen, heißt es da, Annäherung an ein seltsames Volk. Der Artikel erstreckt sich über viele, viele Seiten, aber es gibt Aspekte, die sind sehr interessant. Ich möchte davon ein paar zitieren. Da heißt es erstmal: Die vergangenen 5 Monate werden in die Geschichte eingehen als eine Phase vollendeter Verwirrung. Ein kleines, in tausende Inseln zersplittertes Land, ökonomisch eine Mücke, lehrt die Elefanten der Welt das Fürchten. Europas Staats- und Regierungschefs, die Finanzminister, die Justizminister, die Notenbankchefs, die Großbankiers, die Versicherungskonzerne, die Hedgefondsgrößen sind in dieser nervösen Zeit in immer schnellerem Takt zu immer neuen Krisengipfeln geeilt. Der amerikanische Präsident, man stelle sich vor, hat öffentlich interveniert. Der chinesische hat sich besorgt geäußert, so als hinge an Griechenland nicht nur das Schicksal des Euro, nicht nur das Schicksal Europas, sondern der ganzen Welt. Gut möglich, führt der Spiegel aus, dass Griechenland schon daran denken muss, neue Drachmen zu drucken, wenn die heutige Niemandsland-Ausgabe vorbei ist, beziehungsweise nächste Woche im Podcast ist und beziehungsweise die nächste Spiegelausgabe erschienen ist. Aber wer weiß, fast jede der vergangenen Wochen brachte ein Endspiel um den Euro und jedes ging in die Verlängerung. In diesen Abläufen sind Meinungen zu Argumenten geworden. Annahmen zu Fakten, Wünsche zu Prognosen. Wo ein Wille ist, ist ein Weg, erklärte die Kanzlerin, Europas mächtigste Physikerin, die wissen müsste, dass das Verhältnis von Ursache und Wirkung komplexer ist. Wolfgang Schäuble hängt in Griechenland seit Wochen an vielen Laternen in Athen und Thessaloniki, dargestellt als Blutsauger des griechischen Volkes, garniert mit dem großen Ochi, dem griechischen Nein. Gleichzeitig geistert der Grieche als alle Griechen, als Versager durch die deutschen Medien. Athener Spitzenpolitiker werden so verächtlich gemacht wie umgekehrt die Berliner in Hellas. Es ist in Deutschland gerade kaum mehr vorstellbar, dass Griechenland einst und für längere Zeit das Symbol für das rundum gelungene, vom Glanz der Künste und der Natur beschiedene Leben war. Alles, was aus Deutschland und Europas Norden kommt, wird von vielen Griechen nun bis weit ins bürgerliche Lager hinein als Versuch der imperialistischen Unterdrückung und der Beugung der Wahrheit zum eigenen Zwecke abgetan. Hierzulande wird im Gegenzug jede Meldung aus Griechenland als Aufforderung zur aufgeregten Entlarvung und besserwisserischen Richtigstellerei verstanden. Es ist ein interkultureller Zusammenbruch, äußert sich der Spiegel. Aber an den Brücken, die SPD-Chef Sigmar Gabriel eingerissen sieht, haben nicht nur die Marxisten, die Trotzkisten und die Ökosozialisten der Syriza-Regierung gesägt. Auch Europa hat beherzt mit Hand angelegt. Es lohnt sich, wenn das Fremde so schwer zu verstehen ist, den Blick auf das eigene zu richten. Wer kurz in die Rationalität zurückkehrte, sehr deutlicher, dass sich diese Krise nicht allein um Griechenland und das Verhalten seiner Regierenden dreht. Sie rührt auch aus den Bildern her, die sich die Deutschen und andere Europäer von Griechenland gemacht und selten wieder überprüft haben. Auch sie, unsere Klischees und liebgewordenen Vereinfachungen, unsere Klassifizierungen, wie der Grieche an für sich so sei, versperren den kühnen Blick auf die Wirklichkeit. Der Streit mit Athen ist, öfter als man denkt, ein deutsches Selbstgespräch, in dem Muster wiederkehren, die unsere Kultur untergründig prägen und unseren Abstand zu den Griechen markieren, der eine Nähe nicht mehr ist. Ja, zu dieser Geschichte da, also das bestätigt ja nur, was wir vorher gesagt haben, ne, dass es um was Politisches geht. Ne, und es ist ja wirklich so, dass zum ersten Mal in Europa, in Griechenland da jetzt vor 5 Monaten oder so war das, zum ersten Mal eine ganz klare linke Partei mit sozialistischem Denken, die Wahlen gewonnen hat, nicht mit absoluter Mehrheit, aber fast, und eben die Regierung stellt. Ne? Und das erklärt auch, warum, wenn Griechenland angegriffen wird, müssten ja theoretisch andere Länder, wie zum Beispiel Spanien, Portugal, auch Italien, Irland oder so, müssten doch theoretisch sofort Einheitsfront machen mit den Griechen gegen diese Politik aus Berlin hauptsächlich. Ne? Und aber wer ist der stärkste Unterstützer der Merkelschen und der Schäuble-Politik? Spanien. Ne? Aus genau dem gleichen Grund. Ne? Wenn in Griechenland die Syriza gewonnen hat, besteht theoretisch die Möglichkeit, dass die neue Partei hier in Spanien, Podemos, die Wahlen gewinnt. Ne? Und das muss von vornherein verhindert werden unter allen Umständen. Ne? Und das erklärt also für mich ganz klar die Politik von Rajoy und diesem unsäglichen Wirtschaftsminister da, De Guindos, ne? Von Lehman Brothers. Sie lenken die Debatte auch in Bereiche, die die Leute emotional betreffen. Und zwar geht es dann um Deutsche gegen Griechen. Es geht, als wäre da ein nationaler Kampf, der sich austobte zwischen der deutschen Mentalität und der griechischen Mentalität. Die sind eben anders. Und wenn man die Betrügereien der globalen Hochfinanz auf dieses Gebiet lenkt, dass es darum geht, dass jede Nation nun wieder Nation ist und sich verteidigen muss, dann ja, denkt und argumentiert man meiner Meinung nach ganz klar an der Sache vorbei. Diese Leute denken eigentlich nicht in nationalen Kategorien. Die Leute, die uns beherrschen und die hohen Auftraggeber der Hochfinanzen, die denken global. Denen ist es egal, ob ein Araber ihren Fußballclub kauft oder ihren Supermarkt, oder denen ist es egal, ob ein faschistisches Sklavenhalterregime ihnen die Millionen zusteckt. Denen ist das völlig egal. Gleichzeitig lassen sie aber über ihre Medien hetzen auf die Armen, die genau aus diesen Ländern kommen, mit der Begründung, dass es eben unwürdige Einwanderer sind. Und auf dieser Ebene geht es dann eben weiter. Es wird national gehetzt, aber es wird rational Politik gemacht. Die Völker haben, das muss man natürlich zugeben, Unterschiede in ihrer Mentalität, in ihrer Geschichte, in ihren historischen Erfahrungen, in ihren Kämpfen. Griechenland ist stolz auf seine Geschichte mit der Freiheit, so der Spiegel. Die Abschüttelung der osmanischen Herrscher, der Partisanenkampf gegen deutsche Besatzer, der Widerstand gegen britisch und amerikanisch gestützte Regime gehört zu den Pfeilern des nationalen Selbstverständnisses, und häufig schauten freiheitsliebende europäische Intellektuelle nach Griechenland, weil sich dort ein edles und doch einfaches Volk gegen seine Unterdrücker schlug. Im Mai 1974 kettete sich der damals noch unbekannte Aktivist Günter Wallraff an eine Laterne auf dem Syntagma-Platz in Athen und demonstrierte mit Flugblättern gegen das Regime der rechten Putschisten. Er wurde verhaftet, gefoltert und verurteilt und erst wieder freigelassen, als das Regime einige Monate später zusammenbrach. Damals begann eine Phase, in der sich die bundesdeutsche und die europäische Linke für Griechenland interessierte. Bis zum Beginn der 80er Jahre galt in linken und bildungsbürgerlichen Kreisen eine engagierte Sympathie für die griechische Kultur als fortschrittlich. Man diskutierte über die Filme von Konstantin Kostagavras und hörte Mikis Theodorakis. Mykonos und Kreta wurden zu frühen Lieblingsdestinationen europäischer Hippies, lange bevor der Tourismus, die Riesenfähren und die Reisebusse sich in Griechenland entwickeln konnten. Hellenisches Lebensgefühl zog in die deutschen Universitätsstädte ein. Fußböden verschwanden unter Flocati-Teppichen, Stühle unter Schaffellen und alte Gartenmöbel bekamen die türkisblaue Lackierung. Neben Italienern und Jugoslawen pachteten zudem auch Griechen die berüchtigten Eckkneipen in Unistädten. Da gab es in Berlin eine ganze Menge. Und über Jahrzehnte endeten Vorlesungen an westdeutschen Universitäten regelmäßig beim Griechen. Früher hieß es ja immer, was machen wir heute Abend nach dem Training oder nach der Versammlung? Ja, beim Griechen oder beim Jugoslawen? Ich war eigentlich immer für den Griechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, ja. Bono, wir haben uns abgewechselt. Wenn es Kreuzberg war, waren es die Italiener. Und wenn es im Zentrum war, damals Kudamm und so, da so Savignyplatz, ne? Terzer Mondo bei Costas, da sind wir immer hin. Ja, dann gab es auch die falschen Italiener, das waren meistens Libanesen. In Kreuzberg besonders. Gut, noch ein paar Zitate. Also, beim Griechen, danach ging es zum Griechen. Mit der Aufnahme Griechenlands in die Europäische Union und der gefühlten Normalisierung des politischen Lebens in Athen schien das Land normaler zu werden, den Exotenstatus zu verlieren. Tatsächlich verhandelten Willy Brandt und Olof Palme, wenn sie ihre Freunde der griechischen Sozialisten, der PASOK, nach Europa einluden, mit vordemokratischen Zeitgenossen, mit Patriarchen, die weithin eine sehr eigene Vorstellung von Parteidemokratie pflegten. Auch damals griff das Muster, das bis heute immer wieder sichtbar wird. Wenn es um Griechenland geht und seine innere Verfassung, seine Finanzen, seine Behörden, seinen Militärapparat, will es niemand ganz genau wissen. Die Anführer der Eurogruppe machen seit mindestens 13 Jahren, seit der Einführung des Euro als Zahlungsmittel, eine Politik ohne oder sogar gegen die Realität. Das sagt der Spiegel. Da wollte man also nie so genau hingucken. Hat man ja auch nicht. Erinnern wir immer wieder daran, diese Schuld ist ja nun nicht durch Merkel und Schäuble zustande gekommen. Das muss man auch sagen. Diese Schuld ist wirklich zustande gekommen, dass eine schrappige, gierige, verschwenderische griechische Bourgeoisie im Konzert mit internationalen Finanzhaien das Land systematisch ausgeplündert, ver- und überschuldet hat und diese Schulden dann immer wieder aus dem Staatshaushalt und aus dem Sozialapparat rausgezogen hat und diese Schulden dem griechischen Volk immer weiter aufgebrummt hat. Das waren also in erster Linie eigene Griechen, die da angefangen haben. Das darf man auch nicht vergessen, wenn sie da mit Hitler und Merkel und das Hitler-Schnäuzerchen beiden aufkleben, vergesst das nicht. Das ist auch eine Realität, die sollte man sich dann auch einmal vor Augen führen. Ja, also das stimmt. Ich sehe das auch so. In Korruption in Griechenland ist ja noch wesentlich schlimmer als hier in Spanien. Und das will ja schon was heißen. Ne? Aber mein Schäuble und Merkel persönlich haben sich vielleicht nicht dran bereichert. Jetzt eine andere Sache ist, wenn es zum Beispiel Staatssekretäre geht in bestimmten Ministerien in Deutschland. Also Deutschland hat sich natürlich auch nicht bereichert, sondern bestimmte Leute in Deutschland, zum Beispiel Waffenexporteure, die eben Unterseeboote, Flugabwehrsysteme, Panzer an Griechenland verkauft haben, was die gar nicht brauchten. Ja. Und da wurde ganz schön, hat es der deutschen Industrie genützt. Dann, wer hat die ganzen Geschäfte finanziert? Deutsche Banken. Also Deutschland selber hat auch einen ganz schön gehörigen Anteil an diesen Schulden, die da aufgelaufen sind. Themenwechsel. Ein weiteres großes Thema, das uns wirklich jede Woche nun seit wahrscheinlich schon anderthalb Jahren beschäftigt, ist die NSA-Rundumbespitzelung des Planeten Erde. Thema Geheimdienste. Bis heute versucht die Regierung, den NSA-Lauschangriff in Berlin zu ignorieren. Sogar die USA sind über die zögerlichen Reaktionen der Deutschen erstaunt. Das heißt, die Täter wundern sich, warum das Opfer so willig und gutmütig ist und sagt: Ich halte Ihnen nochmal die Fresse hin, damit Sie uns nochmal in die Fresse schlagen. Und wenn Sie dann noch einen Schlag abbekommen haben, dann hält man Ihnen nochmal die Fresse hin und sagt: Bitte schlagen Sie nochmal. Es ist doch nicht so schlimm. Verbal hatte die Kanzlerin damals zwar für ihre Verhältnisse spitz reagiert, als rauskam, dass ihr Handy abgehört wurde. Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. In einem persönlichen Telefongespräch mit Obama soll sogar, Achtung, das Wort Stasi gefallen sein. Merkel hat das Wort Stasi ins Gespräch gebracht. Doch darauf folgten offenbar keine Taten. Man habe auf der US-Seite eine harte Reaktion erwartet, heißt es in dem Vermerk des Bundesnachrichtendienstes. Gar eine kurzzeitige, temporäre Einschränkung der Kooperation oder die Ausweisung von US-Personal. Dann hat man ihn aber mit Wattebäuschen vor die Brust geworfen und hat gesagt: Bitte gehen Sie. Seien Sie uns aber nicht böse, wir müssen das tun, wir wollen das gar nicht. Nichts davon geschah also. Erst 8 Monate später musste der ranghöchste Verbindungsmann des US-Spitzelapparates in Berlin tatsächlich aus Deutschland ausreisen. Nicht aber wegen irgendwelcher Abhörmaßnahmen. Ein Maulwurf der CIA war beim BND enttarnt worden. Trotz dieses Vertrauensbruchs der Amerikaner reagierte die deutsche Regierung sanft. Statt den Verbindungsmann förmlich auszuweisen, hat man ihn lediglich darum gebeten zu gehen. Bitte gehen Sie doch. So ein kriecherisches Volk hat natürlich vielleicht auch nichts anderes verdient. Dass die Amerikaner im umgekehrten Fall einer deutschen Spionage in den USA ähnlich zahm reagieren würden, ist überhaupt nicht zu erwarten. Die US-Seite, heißt es in dem BND-Vermerk, würde, Zitat, mit harten nachrichtendienstlichen Sanktionen gegen Deutschland vorgehen. Die würden da also ordentlich auf die Finger schlagen und in die Mägen hauen und ihr Waterboarding betreiben mit den Leuten, die sie da fangen würden. Nicht anders als die Bundesregierung bemühen sich auch die deutschen Sicherheitsbehörden nach Kräften, dass ihnen die amerikanischen Freunde gewogen bleiben. Man will es nicht verderben mit den technisch überlegenen Partnerdiensten in den USA. Man will weiter mitspielen im Geschäft der ganz Großen. So, da ist also nicht viel zu erwarten von dieser Seite. Thema Gewalt. Das wird unter Kriminalität eingeordnet. Da heißt es, autonome Stoßtrupps ziehen nachts durch Leipzig. Sie greifen Polizeiposten, Gerichte und Bankfilialen an. Die Behörden fürchten weitere Anschläge. In Leipzig würden die Beamten gern darauf verzichten. Autonome machen dort nämlich seit Monaten Jagd auf Polizisten und schrecken auch vor Sturm auf Polizeiwachen nicht zurück. Der Spiegel sagt Polizeiwachen, aber dann war es nur eine. Bulle, dein Duldungsstatus ist aufgehoben und deine Aufenthaltserlaubnis erloschen, heißt es in einem Bekennerschreiben. Und wenn du deine Uniform ablegst, so bleibst du immer noch das gleiche Schwein von Mensch. Die Polizei ist nicht das einzige Ziel der linken Kampfgruppe aus Leipzig. Die Autonomen bekriegen das gesamte sogenannte System. Staat, Banken, Versicherungen, Gerichte, Immobilienfirmen, Parteien, Sicherheitsfirmen, Personalvermittler, NPD-Leute und AfD-Anhänger. Jeder Akt der Zerstörung, verkündet die Truppe, sei ein kleiner Funken der Hoffnung in einer dunklen Nacht. Leipzig also. Leipzig hat inzwischen ein ernstes Sicherheitsproblem, urteilt der Spiegel hierzu. Der Verfassungsschutz schätzt 180 Autonome grundsätzlich als gewaltbereit ein. Während Sachsen gemeinhin durch fremdenfeindliche Tendenzen auffällt, gab es in der größten Stadt des Landes zwischen Januar und April 187 linke Straftaten. 81 zählen als Gewaltdelikte. Also Autos wurden abgebrannt, die Häuser von NPD-Funktionären wurden mal besucht und mit Parolen die Haustüren beschmiert und so weiter. Das ist also die Situation in Leipzig. Eben umgekehrt könnte man sagen, als die Situation in den von Nazis terrorisierten Städten. Ich wollte, wo du das gerade berichtet hast, ganz spontan das kommentieren und Bravo sagen, aber das kann ich ja gar nicht. Ne? Warum? Nachher wirst du angeklagt wegen Unterstützung von terroristischen Vereinigungen. Aber von mir aus sollten die sich lieber mal kümmern auf Brandanschläge, auf Heime von Asylbewerbern oder wenn auf solche Heime geschossen wird oder wenn Ausländer zusammengeschlagen werden. Also das finde ich viel schlimmer. Kommen wir zum Schluss des Katastrophenblocks noch zu einer Meldung vom Sport. Es geht um das Thema Fußball und es geht darum, dass Fußball für die Fans, zumindest der Industriefußball, nicht mehr bezahlbar ist. Filmproduzent Marc Quambusch, der ist 45 Jahre alt, Mitbegründer der Faninitiative Kein Zwanni. Fußball muss bezahlbar sein. Über den Plan, Achtung, die Bundesliga-Spieltage stärker zu splitten. Das ist ja hier in Spanien auch passiert. Spiegel. Die deutsche Fußballliga, DFL, hat Pläne vorgelegt, wonach ab der Saison 2017-18 insgesamt 5 Partien der Bundesliga am Montagabend und 5 Spiele am Sonntag um 13.30 Uhr beginnen sollen. Was bedeutet das für die Fanszene? Erstmal kommentieren wir hier kurz rein. Idiotischer Plan, das ist natürlich für die internationalen Finanzmärkte und die Wettbüros in Asien und den USA gedacht. Quambusch sagt hierzu, für die Fans, die ihre Vereine bei Auswärtsspielen unterstützen, ist das eine Katastrophe. Sie müssen sich noch mehr Urlaub nehmen. Für Anhänger von Clubs, die europäisch spielen, ist es eine unmögliche Zumutung. Spiegel, vor 6 Jahren hat die DFL die Sonntagsspiele um 15.30 Uhr eingeführt. Auch damals protestierten Fans. Heute stört der Termin niemanden mehr. Quambusch. Aber wie lange nehmen die Fans und Ultras, die auch im Abstiegskampf dabei sind oder in der Europa League bis nach Dnjepr-Petrovsk reisen, die Strapazen noch auf sich? Ihnen wird Saison für Saison mehr abverlangt, teurere Tickets, steigende Kosten für die Anreise zum Stadion, die Bratwurst und das Bier. Die DFL überreizt ihr Produkt gerade. Planen die Fans Proteste? Quambusch, bestimmt. Aber die DFL hat in den vergangenen Jahren immer wieder eindrucksvoll bewiesen, dass sie Probleme aussitzen kann. Was sie aber treffen wird, ist der massive Publikumsrückgang. Spiegel, warum sollte es den geben? Quambusch, weil sich die Bundesliga immer weiter vom normalen Fußballfan entfernt. Sonntagnachmittag werden doch traditionell die Amateurspiele angepfiffen. Damit grätscht die DFL ihre eigene Basis ab. Was ich fühle, was ich fühle, ist mir. Ist mir ist nur ein Spiel. Leb dein Stil, dein Sexappeal. Komm, relax mit mir. Bin ich so, was du später mal bereuen wirst. Doch heute Nacht brauch ich bisschen mehr als Freundschaft. Bitte schau mich nicht so an, deine Blicke sind gefährlich. Oh, ehrlich, ich begehre. Dir steht die Zeit still, du verwirrst mich. Ich bleibe, wenn du bei mir bist. Bin ich so, was ich später mal bereuen werde. Heute Nacht brauche ich ein bisschen mehr als Freundschaft. Deine Küsse machen süchtig, nimm Rücksicht. Ich weiß, du bist berüchtigt. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Baby, baby, du bist smooth. Kamasutra, yes. Und sehe das deine Mutter, denn ich sei unverwundbar. Baby, weißt du nicht, dass wir zu weit gehen? Wird es mehr als nur ein One-Night-Stand? Oder willst du mich nur haben, um dein Homestar davon zu erzählen? Mit dir bleibt die Welt stehen, denn ich, dass wir uns nicht wiedersehen, wenn sie sich morgen weiter dreht. Ich weiß, es ist schon spät, soll ich lieber gehen oder bei dir bleiben? Du bist mehr als nur mein Zeitvertreib. Es ist Einsamkeit, die aus deinen Augen spricht. Lass die Zweifel sein und genieß den Augenblick. Auch ich brauch dich. Es ist unglaublich, wie sehr du mir vertraut bist. Mit dir bleibt die Welt stehen. Werden wir uns wiedersehen, wenn sie sich morgen weiter dreht? Ich weiß, es ist spät, weiß nicht, was ich mach. Denn ich will deine Leidenschaft nicht nur für die eine Nacht. Liebe, die aus deinen Augen spricht. Zumindest spür ich sie im Augenblick. Auch ich brauch dich. Es ist erstaunlich, wie sehr du mir vertraut bist. Was wir tun, kann nicht falsch sein, es mehr als du vielleicht meinst. Baby, suchst du nur nach Abenteuer? Spiel nicht mit dem Feuer, denn ich will mich nicht verbrennen. Keine Ahnung, was du lieben willst. Mit dir steht die Zeit still, du bist, was ich will. Spürst du, was ich fühle, was ich fühle, das Real. Es mehr als nur ein Spiel, leb dein Stil, dein Sexappeal. Komm, relax mit mir. Du, was ich später mal bereuen werde. Heute Nacht brauch ich bisschen mehr als Freundschaft. Deine Küsse machen süchtig, nimm Rücksicht. Ich weiß, du bist berüchtigt. Baby, baby, baby, du siehst schön aus im Schlaf. Ich komm wieder, wenn ich darf. Will dich nicht wecken, schreib dir Zettel, bevor ich weggehe, baby. Checken before du weggehst, baby. Come here, come here, come here. Du weißt, du weißt, du weißt, du weißt, du weißt, du weißt. Genau, genau. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. There she goes, the wonderful Joy. Aquí es die Tagesschau in 100 Sekunden. Kabinettsumbildung in Griechenland. Ministerpräsident Tsipras hat mehrere Mitglieder der politischen Führung ausgetauscht, die zum linken Flügel der Regierungspartei Syriza gehören. Sie hatten sich gegen weitere Sparpläne gestellt und Tsipras bei der jüngsten Abstimmung über das Reformpaket die Gefolgschaft verweigert. Blue Card für Flüchtlinge. Hochqualifizierte Asylbewerber sollen nach dem Willen der Bundesagentur für Arbeit leichter eine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland erhalten. Laut Rheinischer Post schlägt die Behörde vor, die bürokratischen Hürden für eine sogenannte Blue Card zu senken. Unter den Flüchtlingen seien viele Ärzte und Ingenieure. Mehr als 90 Tote und viele Verletzte bei Anschlag im Irak. Ein Selbstmordattentäter hatte sich gestern nördlich von Bagdad auf einem belebten Markt in die Luft gesprengt, während der Feiern zum Ende des Fastenmonats Ramadan. Zu dem Attentat bekannte sich die Terrororganisation Islamischer Staat. Buschfeuer im US-Bundesstaat Kalifornien. Dabei gerieten Autos auf einer Schnellstraße zwischen Los Angeles und Las Vegas in Brand. Die Fahrzeuge steckten im Stau fest. Insassen brachten sich in Sicherheit. Unklar ist bislang, ob es Verletzte gab. Formel-1-Pilot Jules Bianchi gestorben. Der französische Rennfahrer war im vergangenen Oktober beim Großen Preis von Japan mit seinem Wagen gegen einen Bergungskran gerast. In der vergangenen Nacht erlag der 25-Jährige seinen schweren Kopfverletzungen. Das Wetter im Norden und Westen zunehmend freundlich, ansonsten ein Mix aus Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Im Süden und Osten Unwettergefahr. Höchstwerte 19 bis 34 Grad. Ja, das war noch der ARD-Nachrichtenblock in 100 Sekunden. Den haben wir noch so nachgekleckert, aber da gab es eben die aktuellen Meldungen vom Tage. Die dürfen nicht fehlen im Niemandsland. Compañero, compañera, amigo de la revolución, el cambio empieza acá, en la radio, sobre todo en Niemandsland, a cargo del subcomandante Daddy, 91.4 FM, en contrabanda. Historia o suerte, hasta siempre, papito. Yeah. oder lebensmüde. Es reicht gerade mal für Essen und die Wohnungsmiete. Dann das Bankkonto blank, schon zum Monatsmitte. Wenig um Amosen werben, will, dass die da oben wissen, dass wir da unten für so ein bisschen mal hoch müssen. Als ob Bildung mehr vernünftig davon leben könnte. Noch zwei Jahre, dann wird's 50 und er geben Rente. Wie soll der seinen Enkeln an die Welt erklären? Hier ist alles so verquer, er versteht ja selbst nicht mehr. Viele hätten nichts für wenige Geld vermehren. Und wie wir so beide wären, wo Kinder die mir Jahren her. Er sagt Verzeihung, das ist seine Meinung. Es fehlt nicht an Reichtum, mir geht's um Verteilung. Schön, sie ist gebildet, weiß sie vom Leben will, nur das Leben will nicht. Sie hat einen Bachelor und Master und eine Menge vor, nur ist sie mal länger bohrt, merkt sie ihr Gemänner vor. Sie boxt sich hoch in ihrem Office, lernt, dass man im Job nicht besteht, wenn man nicht schroff ist. Sie macht es wie da, wo die Macht ist, will schnell hoch hinaus, fährt die Ellbogen raus. Sie steigt immer weiter hoch, die Karriereleiter, immer mehr Arbeit, mehr Menschen antreibt. Der lange Gang durch die Institution ist wie verlangt und keine weibliche Intuition. Und wenn man wieder zur Bewerbung eine Frau versteht, als die Familie und Karriere, komm ich das Geld. Okay, Contrabanda va retransmitir de aquí dentro de poco un live streaming desde el Raval, desde las fiestas del Raval, en directo en 91.4 de la FM. Es sábado, día 18 de julio 2015. Estamos en directo en el estudio de Contrabanda FM, aquí en la Plaza Real. Sigamos con Niemandsland, Werner. Was ist noch auf dem Programm? Oma, vielleicht sollten wir noch kurz dran erinnern, dass heute der 18. Juli ist, hier in Spanien, wenn wir 79 Jahre zurückgehen. Was ist da passiert? Da hat sich Herr Franco an die Macht geputscht. In diesen Zeiten gab es ja die Republik seit 1931. Und dann diese ganzen Probleme eben, Rechtsregierung nachher und die arbeitenden Klassen sind dann aufgestanden, dann also aufstehen, ein Aufstand in diesem wirklichen Sinne, ne? Nicht nur Streiks, sogar die Sozialisten haben das unterstützt und sogar die UGT dann damals, ja. Man höre und staune die Katalanen, die Basken Und es wurde dann aber blutig niedergeschlagen von der Armee, besonders in Asturien. Franco selber war da zugange. Ja, gut, und dann darauf haben die linken Parteien, Sozialisten, die Republikaner, auch Kommunisten natürlich, die Trotzkisten, sogar liberale Katalanen am Volksfront gemacht und sich präsentiert und dann im Februar 1936 die Wahlen gewonnen. Und dann natürlich die ganze Mafia aus Militärs und Unternehmer, Fabrikbesitzer, katholische Kirche, Großgrundbesitzer und so, die haben dann gesagt, jetzt ist genug, jetzt müssen wir einen Putsch machen. Ja. Und so, wie gesagt, das war 1936 und Bürgerkrieg 3 Jahre lang mit vielen, vielen Opfern auf beiden Seiten. Und praktisch seit Ende des Bürgerkriegs wird dann hier in Barcelona einmal im Jahr, nämlich genau zu diesem Datum, erinnert bei einer Messe oben auf Montjuic in dieser Festung da, wird da eine Messe abgehalten zum Gedenken an die Gefallenen im Bürgerkrieg. Aber eben nicht wird da gedacht aller Toten des Bürgerkriegs, sondern eben nur der, der für Gott und Vaterland gefallen sind, also für die Putschisten. Ne? Seit Jahrzehnten funktioniert es so bis heute und unsere neue Bürgermeisterin, die Ada Colau, die sagt jetzt Schluss damit. Diese Messe wird in diesem Jahr nicht mehr abgehalten. Eine weitere gute Nachricht über und von dieser Frau. Ja, aber solche Initiativen kann man sich nur freuen. Der Frankismus hat ja immer noch eine lange Hand, einen langen Arm in diesem Land. Es gibt immer noch alte Menschen, die leben immer noch mit dem Trauma der 40 Jahre Diktatur, der Verfolgung, der Massenerschießungen, der grausamen, man könnte fast sagen, grausamen Genozidaktionen. Das Schlimme war auch, dass die Faschisten sich nicht damit begnügt hatten, den Bürgerkrieg zu gewinnen, sondern sie haben mit Wut und Bosheit noch Jahre und Jahrzehnte lang weitergemordet und Menschen verfolgt in diesem Land. Diese Leute jetzt zu ehren, die Verursacher und die Handlanger dieses Regimes, das ist natürlich ein hartes Stück und wir sind dankbar. Es sollen auch Plätze umgenannt werden, die das Rathaus auf seiner Liste hat, der nicht würdigen Personen. Da gibt es zum Beispiel hier unten am Hafen, wo der Zivilgouverneur sitzt, da gibt es einen Platz, der heißt Antonio López. Und es ist mittlerweile bekannt, dass Antonio López seine Millionen als Sklavenhändler gemacht hat. Er war Marquis und hat dann nun seit weiß ich nicht wie viel Jahrzehnten seinen Platz. Und nun hat das Rathaus gesagt, Schluss. Wir werden diesen Sklavenhalter aus den Annalen der Stadt, zumindest aus den Ehrenannalen, streichen und werden ihm seinen Platz wegnehmen und werden den Platz umbenennen. Kinomäßig irgendwas gesehen, Werner? Zum Beispiel Terminator, den neuen? Nein, ist Spaß, den hast du garantiert nicht gesehen. Nee. Den wirst du dir garantiert auch nicht ansehen. Sicher nicht. Selbst ich werde auf diesen Film verzichten. Höchstwahrscheinlich, es sei denn, jemand schreit mich an, du musst da rein. Dann würde ich natürlich gehen. Today's special guest here in the studio, in the Niemandsland Contrabanda radio studio. Please put your voice next to the microphone. Daniel, hello. Hi. Welcome to Barcelona. Welcome to Spain. Where are you from? Ireland. Where in Ireland? I'm from Cork City. Cork City. How is Cork City like? A wonderful place, very cheerful, and yeah. There is a big river that crosses the city of Cork. The River Shannon. The River Shannon, and another river is called the River Lee, isn't it? Yeah. How are you doing here in Spain? A lot of mosquito bites. Oh, that's weird. I was told that you are a very, very good sportsman. Yeah, I'm practicing tennis here in Badalona Tennis Club. And what else? Which sports do you like doing? My favorite sport is rugby. How is rugby like? Rugby is a contact sport. How many players in each team? 15. And have you got a special position to play? I'd usually be in the forwards. Is that very tough? A tough sport? Yes. Lots of fights? No. No fights? No fights. And have you got a kind of a head protector? Yeah. A helmet or what? Yeah. It's called a scrum hat. Do you play in a league? I go into a league when I'm older. At the moment, we're just practicing. Bye-bye. Keep listening to Daddy, the best radio station in the world, and goodbye. Inzwischen gibt es auch ein Urteil im Prozess gegen den Buchhalter von Auschwitz, Oskar Gröning. Das Landgericht Lüneburg hat ihn zu 3,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Zuerst einmal werden wir schauen, was dahinter steckt, wer dieser Mann war, was er getan hat bzw. getan haben soll. Und dann verlese ich einen Artikel auf Spanisch, der diese Woche in der spanischen Presse erschienen ist, und zwar in der Tageszeitung in Barcelona, El Periódico de Barcelona. In Lüneburg ist der Gerichtsprozess gegen den inzwischen 93-jährigen ehemaligen SS-Mann Oskar Gröning eröffnet worden. Der damals 21-Jährige war ab 1942 im KZ Auschwitz stationiert, wo er für die SS unter anderem Wertsachen der Ermordeten aussortierte und erfasste. Gröning legte gleich zu Beginn des Prozesses ein umfangreiches Geständnis ab. Er bitte um Vergebung, nun sei es Sache des Gerichts, darüber zu befinden, ob er rechtlich schuldig sei. Anwesend waren auch Überlebende von Auschwitz, darunter die Autorin Eva Pushta-Fahidi. Das, was dort vorging, das können nur diejenigen wissen, die dort gewesen waren. Also ist das ein sehr wichtiges Moment in meinem Leben, dass ich einen Prozess beiwohnen werde, wo ein SS-Mann, der in Auschwitz-Birkenau gedient hat, verurteilen kommen wird. Es geht nicht um seine Strafe, es geht nur um den Urteil. Weil Gröning nicht direkt an der Ermordung beteiligt gewesen sein soll, war es bis zuletzt nie zu einer Anklage gekommen. Nun muss er sich wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen verantworten. Niemandsland. Jueves, 16. Julio de 2015. Juicio vinculado al Holocausto. Tarde y mal. El contable de Auschwitz ha sido condenado a 4 años de cárcel por su complicidad en el asesinato de 300.000 judíos. Cuando llegaban los deportados judíos al campo de concentración de Auschwitz, él se encargaba de incautarse de todas sus pertenencias, desde dinero a joyas, pasando por equipajes y bienes de todo tipo. No en vano se le conoce como el contable de Auschwitz, der Buchhalter von Auschwitz, procurando suculenta financiación para el Tercer Reich. Casi 70 años después de la atrocidad, llega la condena para Oskar Gröning, que ahora tiene 94 años. Una condena de 4 años de prisión que se adivina no solo tardía, sino también leve, teniendo en cuenta que se ha considerado probado que fue cómplice en la muerte de 300.000 judíos. El proceso judicial puede considerarse uno de los últimos grandes juicios relacionados con el Holocausto y que aborda una de las cuestiones de fondo. Si los participantes menores de las atrocidades nazis son considerados culpables, aunque ellos mismos no mataran activamente. La audiencia de Lüneburg, en el norte de Alemania, ha declarado culpable al acusado y ha impuesto una pena superior a la que pedía la fiscalía, 3 años y medio, omitiendo la petición de libre absolución presentada por su defensa. El procesado, que ingresó en las SS hitlerianas en 1941 a la edad de 20 años, confesó cuando el pasado abril empezó el juicio y, ante las familias de las víctimas y los supervivientes, reconoció su complicidad en los crímenes de la que se conoció como Operación Hungría. En total, de 450.000 judíos fueron deportados al campo de concentración de Auschwitz, 300.000 de los cuales fueron asesinados en cámaras de gas. Sin embargo, Gröning negó que él participara en la selección de quién debía vivir para llevar a cabo trabajos forzosos o morir al ser considerado más vulnerable. El juicio, de más de 2 meses de duración, transcurrió trufado de incidentes e intentos de dilación con el argumento de enfermedades e indisposiciones del acusado. Uno de los momentos más tensos de la vista oral se produjo cuando un testigo tendió la mano al acusado, lo que provocó las protestas del resto de las víctimas. Al finalizar la vista, el juez argumentó que el acusado ha vivido tranquilo y en paz desde que terminó la guerra, sin ser castigado por un crimen inconmensurable. Angela Oros-Richt, que nació en el campo de concentración ubicado en la Polonia ocupada, celebró la sentencia condenatoria con independencia de la duración de la misma. Espero que este importante juicio ayude a educar a la generación actual sobre lo que ocurrió realmente y combatir así el antisemitismo, dijo la testigo. Se ha hecho justicia, celebró también el presidente del Congreso Mundial Judío, Ronald Eslauda, para añadir. Gröning no era más que un eslabón en la cadena de la maquinaria mortal, pero sin acciones de personas como él, el asesinato masivo no hubiera sido posible, argumentó. De momento, y a la espera de que se concreten detalles del cumplimiento de la pena dada su avanzada edad, el contable de Auschwitz volvió a quedar libre. Der Buchhalter von Auschwitz ist auf freiem Fuß. Bis auf weiteres. Acabo de leer un artículo del periódico El Periódico de Cataluña. La autora es Montse Martínez. El artículo se llama Tarde y Mal, del día jueves 16 de julio de 2015. Du brauchst mir nichts erklären, ich glaub ich weiß genau, wie schlecht's dir geht. Sind deine Füße schwer wie Blei und jedes Wort erfährt im Hals und in deiner Brust erstickt der letzte Schrei, sodass dir dein Herz zerreißt und dein Magen rebelliert, weil du vor zu viel Zweifel nicht mehr weiter weißt. Wenn du am Boden liegst, sag, was du dir wünschst, Träume werden wahr. Wenn du kein Ziel mehr siehst, stell dir vor, was du dir wünschst, denn Träume werden. Mach die Augen auf, oder willst du deinen eigenen Weg nicht gehen? Denn selbst im Labyrinth kannst du den Horizont allmählich sehen. Hey. Und ist kein Land in Sicht, du glaubst dich meilenweit entfernt und du findest einfach deine Linie nicht. Eine Bombe dir im Kopf und diese Angst sitzt wie eine Schlange im Genick. Wenn du am Boden liegst, sag, was du dir wünschst, Träume werden wahr. Wenn du kein Ziel mehr siehst, stell dir vor, was du dir wünschst, denn Träume werden wahr. Dein Glück doch selbst nur in der Hand. Stell dir vor, was du in dir fühlst. Glaub mir, du stehst niemals mit dem Rücken an der Wand. Komm nach vorn und zeig, dass du es willst. Träume werden wahr. Träume werden wahr. Ich sage tschüss, adios. Ein wunderschönes Wochenende, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Werden Sie glücklich? Die Sendung ist ab Montag, Dienstag im Podcast unter www.niemandsland.contrabanda.org. Agur! Sie lassen dir dein Herz.